Kundgabe 4784. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.11.1949. Rechter Arbeiter im Weinberg des Herrn. Ich beauftrage meine Boten mit einer Mission, die sie wohl erfüllen können, wenn sie es wollen. Auf dass nun der Wille zur Tat werden kann, führe ich selbst sie in Gelegenheiten, wo sie sich ihrer Mission bewusst werden und für mich arbeiten. Der Wille aber ist frei. Sie werden nicht gezwungen von mir aus, für mich tätig zu sein, sondern aus eigenem Antrieb müssen sie reden, wie es ihre Mission verlangt. Darum müssen sie selbst mit Eifer zu einer Sache stehen. Es müssen ihre Herzen erfüllt sein mit dem, was sie den Mitmenschen vermitteln wollen. Und darum kann ich nur Arbeiter gebrauchen, die mir sehr zugetan sind, so dass sie das Verlangen haben, von mir Worte der Liebe zu hören, und mein Wort muss sie erfüllen, dass sie sich mitteilen müssen, jedem gegenüber, der ihnen in den Weg tritt, ansonsten sie nicht lebendig genug von mir zeugen könnten, und dann ihre Rede wirkungslos blieb. Ich verlange viel und doch auch nicht viel von denen, die ich meine Diener nenne auf Erden. Sie müssen mir alles opfern und geben doch nicht viel auf, so sie erst einmal die Wertlosigkeit irdischer Güter und Freuden erkannt haben. Doch Halbheiten genügen mir nicht, und wer nicht voll und ganz zur Sache steht, der ist auch nicht fähig, die Mission zu erfüllen, die ich ihm als Lebensaufgabe zuweise. Doch die Liebe ist die Kraft, die ihn dazu befähigt. Die Liebe zu mir und zum Mitmenschen macht ihn fähig, als Arbeiter in meinem Weinberg tätig zu sein. Die Liebe zu mir trägt ihm mein Wort ein. Die Liebe zum Mitmenschen treibt ihn, mein Wort zu verbreiten. Und so könnten wohl viele sich für diese Mission mir zur Verfügung stellen. Doch es fehlt denen, die die Liebe haben, der Glaube an mein direktes Wirken. Und darum können sie nicht mein Wort entgegennehmen durch die innere Stimme. Sie können wohl auch tätig sein und im Willen, mir zu dienen, mein Wort verbreiten, wie es ihnen von außen zugetragen wurde. Doch sie müssen durch eifriges Liebeswirken in ihrem Geist erleuchtet werden, um das zu erkennen, was in Wahrheit mein Wort und was menschliches Zusatzwerk ist. Dann sind auch sie meine Boten, meine Diener auf Erden, die tätig sind an der Erlösung irrender Seelen. Dann segne ich sie und alle, die in meinem Namen tätig sind für mich und mein Reich. Doch streben soll ein jeder, die Verbindung mit mir herzustellen, um mich selbst im Wort vernehmen zu können, weil sie dann die Wahrheit entgegennehmen in einer Form, die sie zur Lehrtätigkeit befähigt und sie mir dadurch dienen können, wie es mein Wille ist. Amen.